Weil ich selber als Jugendliche sehr viel Zeit für mich allein gebraucht habe und für mich war wäre die Vorstellung, dass ich ständig mit anderen zusammen bin und immer unter Beaufsichtigung bin, ist für mich ein Albtraum, muss ich sagen. Und ich glaube, dass das auch sehr wichtig ist, ja. Es hängt meines Erachtens auch immer wieder von der jeweiligen Schulkultur ab, wie viel Spielraum oder der jeweiligen Direktorin oder dem Direktor, ja, wo sie das, also wie viel Spielraum da den Kindern gegeben wird, den Jugendlichen, ja. Es gibt auch zum Beispiel, es gibt vom ÖISS einen Arbeitskreis Schulfreiräume und die haben so auch Richtlinien erarbeitet für die Gestaltung von Schulfreiräumen und oder Prämissen. Und eine davon ist auch so das Recht der Kinder auf Risiko. Ja? Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit und Kinder müssen auch in ihrem Bewegungsverhalten lernen, mit riskanten mit riskanten Situationen adäquat umgehen zu können. Und ich meine, Architektur wird das schon unterstützen, also Fenster, die sinnvoll aufgehen, auch dass man nicht rausfallen kann sofort. Wird sie dann auch Nein, das bezieht jetzt eher auf Schulfreiräume, dass man da einfach eben auch lernt, also dass es nicht nur um Sicherheit gehen kann, sondern auch lernt zu balancieren, wo raufzuklettern, ohne runterzufallen. Man lernt es nur, wenn man es probieren kann, ja. So. Aber das mit der Aufsicht beschäftigt mich auch, ja. Weil es sozusagen diese Aufsichtspflicht gibt. Ist der Graubereich, aber da sind wir Österreicher eh gut. Ja. Also wir können das gesetzlich festhalten, Aufsichtspflicht praktisch zu jeder Minute, aber dann gibt es eben sehr wohl Möglichkeiten, wo man nicht unter Aufsicht ist. Ich glaube, das kriegt man hin. Das ist nämlich sehr spannend, weil wir haben zum Beispiel in einem Seminar, das kommt manchmal in den Gesprächen raus, ja, dass zum Beispiel WC-Anlagen so ein Raum sind, wo man endlich allein sein kann. Eben. Es gibt Kinder, die gehen aufs WC, um endlich allein sein zu können. Also ich würde das ich habe das sicher gemacht und auch unter der Stunde, während der Stunde habe ich es genossen zu sagen, ich gehe jetzt aufs Klo und ich musste nicht unbedingt, aber einfach nur diese 2 Minuten Stille da draußen alleine zu sein. Und dementsprechend wichtig sind witzigerweise WC-Anlagen werden auch immer wieder, in der Partizipation mit Kindern, Jugendlichen, gibt es so neuralgische Punkte, die immer wieder thematisieren werden. Und WC-Anlagen sind da immer dabei. Ja, ja. Also wenn die jetzt stinken oder grauslich sind. Oder nur kaltes Wasser haben und die Lehrer haben warmes Wasser auch. Etc. Das ist immer ein Punkt, der wichtig ist. Und ein zweiter Punkt, das sind sozusagen Räume, wo man sich denkt, die sind vielleicht gar nicht so wichtig. Eigentlich sind die Klassenräume und ich weiß nicht, was wichtig. Und ein zweiter Punkt sind zum Beispiel Garderoben. Also Garderoben können auch oder sind sehr oft auch Angstträume, ja. Wenn die im Keller liegen und das Licht ausgeht und man ist dann allein und selbst wenn man Hilfe ruft, kommt nie jemand. Zum Beispiel in der Polkerstraße, in der Hack. Ja. Da sind die im Erdgeschoss, in einem Glasbau. Von außen und von innen einsichtig und bis zum Schluss der Schule, also bis am Abend, immer erleuchtet, oder beleuchtet. Wo man so versucht, diesem Raum als Angstraum was entgegenzusetzen, Und was ich mir immer gewünscht hätte, wäre die Öffnung der Kabinetts gewesen. Ich hätte gern einfach lange die Landkarten angeschaut, hätte ich es nur gedurft. Oder im Physikkabinett nur einfach etwas machen zu können. Aber das ist auch, also man kann jetzt nicht sagen, wenn also Schulen neu gebaut sind, weil zum Beispiel sagen dann auch Studierende im Seminar, aber wir werden ja, also wir werden wahrscheinlich in einer dichten, engen, alten Schule arbeiten und die neuen Schulen, die haben halt so viel Platz und so viel Raum, aber da ist sozusagen, es ist nicht so, ja. Die haben den gleichen Raum zur Verfügung, mehr oder weniger. Die arbeiten nur damit, dass Flächen, die sonst sozusagen nur einmal wie ein Gang, der immer nur zum Raus und Rein genutzt wird, dass diese Flächen Aufenthaltsqualität kriegen. Feuerpolizeilich hochgefährlich, dass man da etwas macht, hochverboten. Ja. Also hat ein Volksschullehrer erzählt aus Brigittenau, immer mit einem Fuß im Kriminal gestanden, mit seinen Umgestaltungen. Ja. Ja. Aber das ist, das, daran wird gearbeitet, dass die sogenannten Verkehrsflächen, ja, ja. So integriert werden oder so umgestaltet werden, dass sie sozusagen nicht nur diesen Verkehrsweg ermöglichen, sondern auch Aufenthaltsqualität kriegen, ja. Und da kommt zusätzlicher Raum zustande, ja. Und wahrscheinlich ist da die Aufgabe der Partizipationsmoderation, wenn dieser erste Schwung an mehr von den Lehrern formuliert wird oder von den Beteiligten, wir möchten mehr, das irgendwie umzukriegen, dass es einfach um ein anders geht. Ja. Also wichtig ist, unser Fokus ist da bei diesen Partizipationsprozessen, dass es nicht darum geht, dass dass Lehrpersonen jetzt konkret planen und bauen. Also wo genau was, wie kann sich das ausgehen? Mhm. Dazu gibt es Architektinnen, ja. Es geht eher um sowas wie die Erarbeitung eines Qualitätenkatalogs. Ja. Also mit welchen Qualitäten wollen wir unterrichten, lernen, aus Sicht der Schülerinnen, arbeiten, ja. Also eben gerade in Bezug auf Lehrpersonen nicht nur unterrichten, sondern auch arbeiten. Wie schauen Lehrerinnen Arbeitsplätze aus, ja, oder Erholungsräume. Und jetzt habe ich den Faden von mir. Das macht nichts, weil da habe ich nämlich ein Beispiel. Gymnasium Parhammerplatz in Wien, die haben ihr Lehrerzimmer umgestaltet und jetzt gibt es Sitzgruppen, runde Tische, größere Tische, wo man sich als Lehrer hinsetzen kann und arbeiten. Und man räumt dann sein Zeug auch wieder weg. Und zwar, wo räumt man es hin? In 2-3 Zeilen mit Stehpulten, wo man eigentlich nicht arbeitet, aber wo man halt so im Vorbeigehen die Sachen reinräumt und seinen eigenen privaten Ort hat. Und das funktioniert, sagen die Lehrer dort, super, weil einfach, es ist eh nie jeder Platz besetzt. Sie haben verschiedenartige Plätze, also 2 Fauteuils irgendwie nebeneinander, aber auch so dieser große Stammtisch, wo man sich dazu sitzt. Es ist super funktionierend und es ist viel besser aufgeteilt als vorher, wo jeder Lehrer seinen einen Quadratmeter Tisch hatte und neue Lehrer eh keinen gekriegt haben. Da gibt es mehrere Beispiele. Ja. Also mir fällt ein, das BFI, also Abendschule oder Tagesform und Abendform in der Margaretenstraße, die haben auch das Lehrerinnenzimmer umgestaltet beziehungsweise auch eigenes Mobiliar entworfen, das irgendwie das ermöglicht, dass man sozusagen seine Sachen gut wo verstaut und Platz, so dass immer Platz frei ist, aber auch Platz für Kommunikation bleibt oder für ein kleines Kaffee-Eck, Kaffeehauseck. Ja. Da denke ich mir, das sind einfach, da muss man nicht gleich auf den nächsten Schulumbau, der vielleicht in 20 Jahren erst ansteht, oder Schulsanierung warten. Es gibt schon auch Möglichkeiten, in einem kleineren Rahmen was zu tun, um sich wohler zu fühlen. Ja. Ich meine, der große Schulumbau, der dann auch mit der Möglichkeit einhergeht, ein anderes pädagogisches Konzept zu erfolgen, den habe ich in Zürich kennengelernt, an der Freien Evangelischen Schule Zürich. Die haben einen großen Umbau gemacht und haben sich aber überlegt, wir wollen jetzt die Zonierung anders gestalten. Also nicht Klassenräume, sondern Zonen von groß und öffentlich bis ganz privat. Und dort hat jeder Schüler einen eigenen Schreibtisch in einer Ruhezone, wo er alleine privat, also in so Inseln, Lerninseln, arbeiten kann, und es gibt große Räume, große Klassenräume und alles dazwischen. Aber was damit einherging, und das hat mir auch eine Architektin erzählt in Wien, Fesch und Fuchs, oder wie heißen die? Fasch und Fuchs, ja. Genau. Eben, dass es sehr gut möglich ist, auch in Schulen diese Zonierung von ganz privat, das kann ein Kästchen sein, das man zusperren kann, bis öffentlich einfach viel abgestufter zu gestalten. Und das gefällt mir schon sehr gut. Aber dieses pädagogische Konzept in der Schweiz, das geht einher, dass man eben den Schülern dann Lernaufträge gibt, die sie mit Lernberatern selbstständig bearbeiten und halt dann immer wieder, wenn es notwendig ist, in größere Verbände gehen, wo etwas unterrichtet wird. Das hat sehr viel geändert im Lernen. Ja. Also ich denke mal, es hat da ein bisschen mit einem anderen Verständnis von das, was Lehrpersonen leisten sollen, zu tun. Also, wo ich sagen würde, die verstehen sie vielleicht mehr als Coach, ja, unterstützend beim Lernen. Was nicht heißt, dass es jetzt überhaupt keine Instruktionsphasen mehr gibt. Ist vielleicht jetzt nicht immer für die gleiche Personengruppe, sondern dass mehr oder weniger die

zugesperrt hat wegen Vandalismus. Bibliothek ist ein Euphemismus. Da gibt es keine Euphemismus, glaube ich, sagt man. Es gibt eh keine Bücher da drinnen. Das ist nur ein Aufenthaltsraum, der außerhalb jeder Kontrolle war, weil keiner von uns Lehrern reingegangen ist. Und in kürzester Zeit einfach Chaos offenbar die Folge war. Und man konnte sich nicht anders helfen, als es zuzusperren. Jetzt war aber dieser große Aufenthaltsraum weg, sodass praktisch eindringende Horden von Studierenden, also jetzt wie bei der Völkerwanderung, wo man sagt eindringende Horden, die sanften Bereiche geflutet haben. Und das ist schon eine beinharte Auseinandersetzung von Zugänglichkeit, von Ausschließen, Einschließen, Macht, von Druck, weil die Brutalität war genauso auf der anderen Seite. Die Studierenden haben sich den Raum einfach gekapert. Sehr interessant, finde ich. Also mir fällt dazu ein, zum Beispiel eben das Beispiel HK-Spolgerstraße. Da gibt es sozusagen in der Mitte einen großen Bereich, das ist die Aula, und rundherum drei, vier Stöcke, weiß jetzt nicht mehr, Bereiche, wo man von oben runterschauen kann. Ja? Mhm. Und die Studierenden haben zum Beispiel gefragt, naja, fällt da nie was runter? Mhm. Also hauen da die Jugendlichen nicht irgendwie was runter und keine Ahnung, ist das nicht gefährlich? Ja? Mhm. Und da hat er gesagt, dass eigentlich bis auf einmal, da ist das ungefährerweise passiert, ja, ist da noch nie was runtergeflogen. Ja? Und also dann war ihm so die Frage, naja, wie hat jetzt sozusagen der neue Schulbau, wie hat sich der aufs Klima ausgewirkt? Ja? Und da hat er gesagt, naja, er hat den Eindruck, also die Leute kommen, sind einfach viel freundlicher geworden, die Schüler, Schülerinnen, ja. Mhm. Die kommen mit dem Lachen rein, gehen mit dem Lachen, grüßen, und sie haben überhaupt kein Problem eigentlich mit Vandalismus oder mit Zerstörungswut in irgendeiner Form, ja. Und er meint, dass es eigentlich damit zusammenhängt, dass die Schülerinnen einfach merken den Wert, den ihnen die Gesellschaft gibt, ja, die merken sie in dem, wie das Ganze gestaltet ist, ja, weil der Wert drauf gelegt worden ist, dass das schön ist, dass es ansprechend ist, dass es den Wünschen und Bedürfnissen der Jugendlichen entspricht, ja. Dieser Respekt eigentlich. Ja, dass sie auch mit diesem Respekt, also respektvoll damit umgehen, ja, und dass sie das sehr positiv ausgewirkt hat, die Gestaltung, ja. Und zum Beispiel aus öffentlichen Räumen oder so, da ist es häufig so, also zur Vandalismusvorbeugung oder so wird immer geraten, zu schauen, dass wenn wo irgendwas passiert, ja, dass das dann auch wieder in Ordnung gebracht wird. Also möglichst, also schauen, dass Sachen, also Bereiche nicht verschmutzt sind, weil dann laden sie zu mehr Vandalismus ein. Ja, ja. Weil irgendwie, ist das eh hat schon, keinen Wert. Ja. Das ist. Also mein Kollege und ich, also oder ich habe das jetzt bei diesem Raum einfach so auch von meiner Vorstellung her, jeder kann den Raum benutzen, aber man kann ihn nicht beziehungslos benutzen. Mhm. Also nachdem den Sessel ich gekauft habe und irgendwie den Teppich und immer zusammenräumen, muss man mit mir eine Beziehung aufbauen, dann kann man den Raum nutzen. Ich weiß nicht, ob das okay ist. Ich würde sagen, das ist super. Ja? Also so, dass es auch mit der Beziehung zu Ihnen zusammenhängt. Ja, ja so. Weil ohne Beziehung kann man es nicht machen. Man kann nicht, das geht nicht. Ja. Dafür gibt es Aufenthaltsräume, die eben dann teilweise zugesperrt werden. Oder halt, ja. Ja. Und also die andere Geschichte, zweitens. Ist auch genug Reibungsfläche mit Ihnen. Ja, absolut. Ja, ja. Es geht ja um Ihre Grenzen, ja? Ja, oder was Sie wollen oder nicht wollen. Und es ist eine Auseinandersetzung mit Ihnen. Ja? Genau. Wo die Jugendlichen auch dann mitkriegen, okay, das können wir mit dem Herrn Bodingbauer machen, das will er nicht. Also es ist auch eine andere Auseinandersetzung, wo Sie auch als Person noch greifbar sind oder spürbar. Ja, im besten Fall, wenn Sie nicht schon weg sind, ja. Naja. Und noch einen Versuch haben wir probiert. Wir haben das Zimmer, das eben, wo die Tür wirklich immer offen ist und wo Projektzimmer draufsteht und kein Lehrername oder den Autoritätsschrauben ein bisschen angedreht. Wir haben also den Bundespräsidenten reingehängt. Deswegen hängt ja. Und das Geweih. Und das österreichische Wappen. Und ein Telefon haben wir hingestellt auf diesen Tisch jetzt, das nicht angeschlossen ist. Und Zeitungen in diese Ablage, wo man praktisch bei einem Couchtisch unten so hin. Also es schaut jetzt einen Tick mehr nach bewohntem Zimmer aus. Und das hat die Situation wieder entspannt, weil achtsamer damit umgegangen wird. Mhm. Es sieht aus, als ob man jemanden wirklich schaden würde, wenn man das im Chaos hinterlässt. Ja. Das finde ich witzig, also ihre Beobachtung oder auch, was sie gemacht haben, weil ich hätte mal gedacht, möglicherweise muss man den Raum wieder personalisieren, so dass man das Gefühl hat, naja gut, der ist möglicherweise schon persönlich jemandem zuordnenbar oder so. Ein Namensschild draufhängen, habe ich mir gedacht, ist keine Kunst. Nein, ich hätte gar nicht, ja. Also praktisch vorne praktisch Projektraum, ja. Bodingbauer. Zum Beispiel. Aber das wäre mir diesen Tick zu viel aber gewesen. Das finde ich eben auch witzig. Wie man es gestalten kann, so dass man das Gefühl hat, na gut, das ist kein absolut unbesetzter Raum. Ja. Der gehört schon wem oder das kann ich mitnutzen, aber es ist auch ein bisschen so, kein Privatraum, aber personalisierter Raum. Ich habe mir dann auch gedacht, möglicherweise, wenn Sie drinnen ein schönes Bild aufhängen oder so, aber Sie haben, Dinge aufgehängt. Das gibt es. Also es gibt rätselhafte Bilder, da gibt es Bilder mit naiver Kunst, also so diese, und einen Heimatkalender, den gibt es beim Lidl um 10 Euro, einen Heimatkalender. Also das ist eine relativ kuriose Ansammlung, die da entsteht, aber ziemlich einfach überlegt. Ja. Aber es ist trotzdem sehr spannend, erstens ihre Idee oder was sie probieren und wie sie auch sehen, wie sie das auswirkt. Ja. Und wie sich aber das auswirkt systemisch, wenn an einer anderen Ecke der Schule etwas zugesperrt wird, wie das sofort bei uns dann heroben die Auswirkung hat. Ja, die Frage, was man mit dem Raum machen könnte, damit der sozusagen nicht als anonymer Raum wahrgenommen wird. Genau. Ja? Und da müssten, ja genau, richtig. Also mit der Bibliothek. Was würdest du da machen? Wir sagen übrigens du, gell? Wir sagen ja, genau, ja, eben. Super, weil man Ihnen gehört. Ach so, nein. Ja, ja. Ihr? Ja, ja. Echt? Ich glaube, das passiert so im Reden, wenn man über ein bestimmtes Thema spricht, dass man switcht auf Ihnen. Du kannst mir dann noch nachhören, wir werden einen Zähler. Nein, ich bin eindeutig bei du mit dir. Okay, schau, dieser Bibliotheksraum, der praktisch sehr groß ist, aber passiert uns immer, dass wir einfach nur zusperren. Mhm. Es gibt dort eine runde Budel, wo man eigentlich, also meine Idee wäre, dass Lehrer ihre Sprechstunden in diesem Infozentrum Budel abhalten. Das heißt, es ist eigentlich immer wer da und auch Studienkoordinatoren, die praktisch so Inskriptionsberatungen machen, einfach auch ihre Sprechstunden dort machen. Muss ja nicht 24 Stunden gesetzt sein oder halt. Aber hättet ihr die Möglichkeit, zum Beispiel mit einer Gruppe interessierter Jugendlicher dazu zu arbeiten? Hätten wir, aber diese Gruppe müsste erst dazu geschaffen werden. Also die Studierendenvertretung ist im Moment nicht sehr greifbar, weil einfach wir doch sehr kurzweilig oft Leute für ein paar Semester zu Gast haben, die dann wieder weggehen. Mhm. Also eigentlich glaube ich, dass wir hier die Strukturen anbieten müssten, dass dort was kristallisiert, aber wir werden es nicht schaffen, wir haben sonst zu viel Sorgen. Und nur mit oder den Ältersemestrigen, das trifft dann wahrscheinlich genau die das nicht tun oder so? Ja, es gab Versuche, aber es ist einfach, das Schiff ist zu groß, um es einer Person zu überlassen. Mhm. Praktisch die dann mit ihrer Idee versucht, etwas anders zu machen. Es braucht mehrere Menschen, die das betreiben. Und dafür fehlen uns, also dafür teilen wir keine Ressourcen zu. Also ich würde dann sonst wäre schon die Erfahrung, dass wenn Jugendliche beteiligt sind, in dem, wie was gestaltet wird, dass sie dann auch mehr darauf achten, dass das erhalten bleibt und schön bleibt oder so. Ja. Gab Versuche, aber durch die hohe Zahl, wir haben 2000 Studierende 2000. In Summe, die unterschiedlich oft hier sind, ist das zu wenig. Das ist schon wenig schwer Haftung. Sozusagen. Also da eine persönliche Beziehung zu diesem Raum zu schaffen für alle. Und er ist auch akustisch grausam. Er ist als Aufenthaltsraum, finde ich, nicht gut geeignet. Ich habe mal ein Lehrerinnenzimmer in einer Schule, die akustisch eben ganz, ganz schwierig war, gesehen. Die haben den ganzen Deckenbereich mit Eierkartons aus. Ja, mit Eierkartons. Ja. Und das geht schon, gell? Ja. Das, also da brechen die Schallwellen und die haben dadurch die Akustik viel besser in den Griff bekommen. Ja. Feuerpolizeilich ein Wahnsinn. Wahrscheinlich wird man da verhaftet. Ja, wahrscheinlich müssen wir das wieder rausschneiden. Du hast ja die Schule nicht gesagt. Nein, aber. Ja, aber ich meine, das sind genau die Grenzen. Aber es gibt eben auch, man kann. Na, die feuerfesten Platten. Ja, so mit Löchern drinnen, die eben, also es, man kann relativ leicht, würde ich jetzt mal sagen, die Decke abhängen mit also Deckplatten, die eben Schallwellen brechen. Ja. Nur wenn die halbwegs was können, dann kosten die auch halbwegs was. Ja. Also die Eierkarton-Geschichte ist charmant, weil es eben funktioniert und das nicht viel kostet. Ja. Also man muss auch sagen, zu dieser Schule, es war die Notlösung, die Schule ist mittlerweile umgebaut. Okay. Also die gibt es nicht mehr. So. Ja, aber da ist eben die Problematik. Ja. Ja. Oder ich mein, de facto darf man möglicherweise auch in der Büroausstattung gar nicht bestimmte Gegenstände reinstellen, feuerpolizeilich. Also mir fällt jetzt zu diesem Raum in der Schule nur ein, so dass es möglicherweise… Also alle Jugendlichen wissen sehr gut, wie sie, wenn sie mal zu Besuch sind und ins Wohnzimmer treten, wie sie sich da verhalten. Mhm. Ja. Und sind auch sehr höflich übrigens. Ja. Also wenn sie nur wissen, zu wem sie höflich sind. Ja. Ja. Also vielleicht wäre es eine Möglichkeit, das ein bisschen so wie einen Privatbereich zu gestalten, wo man eintritt, wo irgendwie klar ist, das ist jetzt wie das Wohnzimmer von irgendjemandem. Wobei ich mir denke, es ist einfach schwierig, weil es so riesen, es ist riesig, 2000 Personen. Und noch dazu, wenn viele auch bald wieder wegfallen, die haben keinen großen Anlass, an die Schule so näher zu binden. Ja. Der große Aufenthaltsraum. Ich glaube, dass es einfach nur über Personen geht, über menschliche Beziehungen. Mhm. Und wenn ich eine menschliche Beziehung habe zu einem Platz, dann funktioniert es. Wenn das ein anonymes Gemäuer ist, passiert es einfach, dass wir... Da haben Studierende Fotos aufgehängt im Gang und ein anderer geht vorbei mit einem Leuchtstift und streicht die alle durch. Mhm. Also wenn er keine Beziehung hat, dann ist es unmöglich. Es gibt zum Beispiel auch, also an Wiener Berufsschulen gibt es so Kommunikationszentren, wo es auch sozialarbeiterische Betreuung gibt. Ja, Also wo ein Team dann immer sozusagen auch Angebote für Jugendliche macht und ansprechbar ist, ja. Es gibt auch Lehrer an unserer Schule, die bei ihren Büros eben die Türschnallen abmontiert haben und es sind Knäufe, damit man nicht rein kann, wenn offen wäre. Da ist gar nie offen. Mhm. Ist auch ein Bedürfnis. Bedürfnis nach Rückzug. Nach Rückzug, genau. Und das ist das Interessante, dass erstmals möglich ist. Mhm. Ja, es kann eine Gruppe von Lehrern für sein Büro oder für ihr Büro einfach die Türknäufe ummontieren. Mhm. Oder man kann die Tür aushängen. Ja, das sagt man eben sozusagen, dass dieses Privileg haben meistens nur die Lehrpersonen. Ja. Wobei, Eicherschule ist ja sozusagen, das sind... Jugendliche, 17 Erwachsene, Jahre, 17 Jahre plus, die können auch sozusagen als Rückzug, die können jederzeit das Gebäude verlassen. Stimmt, sind freiwillig da im Idealfall. Genau. Ja. Eins der bestgehütetsten Rückzugsorte ist das Lehrerzimmer in Schulen. Mhm. Und das, also wenn ich Direktor wäre an einer Schule, sagen wir irgendwo am Land, ich würde einfach als Direktor einen Stammtisch oder einen runden Tisch oder einen großen Tisch in die Aula stellen und dort würde ich sein. Und wer mit mir reden muss oder braucht, dann muss sie halt super sitzen und dann muss man sich schon vielleicht einmal zur Seite sitzen können. Und dann einfach die Türen zum Lehrerzimmer. Ja, das ist eben die Frage. Es ist ja ein Bedürfnis. Mhm. Das heißt, das wäre jetzt praktisch eine alte Schule, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde die Wand zum Lehrerzimmer einreißen. Das ist ja nicht meine Aufgabe, darüber nachzudenken, es zu lösen. Das wäre jetzt Partizipation. Wie könnten wir diese Öffnung herstellen, ohne dass die Lehrer das Gefühl haben, ihre Grenze wurde jetzt abgeschafft? Also ich denke mal, da muss man mit den Lehrpersonen dazu arbeiten, ja. Was sie sich vorstellen können, was sie sich wünschen. Wenn das ist passiert, zu befürchten, ja, dass man das muss, ja. Na schon. Weil es anstrengend ist. Die müssen das mittragen, wenn natürlich alle sagen, das wollen wir nicht, dann bringt das nichts, wenn absolut das passiert, genau, weil dann werden sie das boykottieren, ja. Und es hat viel zum Beispiel an den heutigen Schulbaudiskursen, ja, die hat es in den 60er, 70er Jahren schon mal gegeben. Ja, ja. Und auch einige Ideen, wie Schulen neu und anders und pädagogisch innovativ gebaut werden können. Mhm. Und damals hat es aber eben keine Partizipation gegeben. Die Lehrerinnen und Lehrer, also sie sind auch nicht geschult worden, wie jetzt in offenen Lernlandschaften oder in diesen neuen Gebäuden, wie man da unterrichten kann, ja. Und es ist schiefgegangen und es hat dann einen richtigen Backlash gegeben und man ist wieder so auf die typischen Gangschulen irgendwie zurückgekommen. Mhm. Und ich denke mal, heute ist es eben, also damit das heute irgendwie funktionieren kann, braucht es eben diese, die Beteiligung von Lehrpersonen. Und wir haben auch sehr gute Erfahrung gemacht damit, dass wir bei diesen Partizipationsprojekten zu Schulumbauten heute, ja, dass wir Exkursionen anbieten in andere Schulen, die umgebaut worden sind, wo man dann, und das war wirklich einmal so bei einer Schule, die sie gedacht hat, na, das geht nicht und na und hin und her, ja. Und die sind dann in die andere Schule auf Exkursion gefahren, ja. Und dann Druck kommt mit dem, das wollen wir, das machen wir jetzt, ja. Super, ja. Also so, und die haben sich einfach mit den Lehrpersonen unterhalten können, haben die Atmosphäre mitgekriegt, mit dem Direktor unterhalten können. Und ja, also da hat das sehr, sehr viel gebracht. Aber ich glaube, man muss die Lehrpersonen mit im Boot haben. Sonst das heißt, geht das nicht. Ja, eben. Und ich bin ja auch in diesem alten System aufgewachsen, wo man dann sofort sagt, okay, man würde das jetzt so und so machen. Was ich besonders eben charmant finde, ist die Partizipation, weil es eben dann nicht von mir abhängt und von dem, wie gut ich das jetzt glaube zu können, sondern einfach, weil es eine Entwicklung ist, ein Prozess. Mhm. Und das ist das modernere Konzept, einen Prozess anzuleiten. Ja. Also die müssen das mittragen. Sonst spürt es nicht. Nein. Also wenn es über ihre Köpfe passiert, dann glaube ich, hat man einfach Boykott. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn es eine Schule gibt, die auf eine bestimmte Weise gebaut ist, dann wird es auch die Lehrer anziehen, die zu dieser Weise passen. Das stimmt schon, ja. Also wenn ich überhaupt nicht so unterrichten möchte, ja, dann würde ich jetzt nicht in so eine Schule, also ja, nicht dort bewerben. Ja. Aber da ist halt der Raum ein starker Erzieher für die Lehrer letztlich. Ja, auch. Auch. Und was mir auch noch dazu einfällt, also der Wunsch nach Rückzug, ja, den Lehrpersonen, und das kann ich sehr gut nachvollziehen, also einfach mal nicht ansprechbar zu sein, rund um die Uhr. Ja, ja. Und für Schülerinnen, witzigerweise, das haben wir vorher kurz geredet, ist es oft der WT, also WT ist so ein Raum, aber witzigerweise auch, zum Beispiel haben viele erwähnt, in den Pausen, dass das manchmal der Klassenraum ist, der eigentlich der Raum, der par exemple ist, wo die Lehrperson kontrolliert, was man tut, aber in den Pausen niemand da ist und dass das für manche ja in den Pausen der Rückzugsraum ist, wo ich endlich mal unbeobachtet bin. Mhm. Und das habe ich sehr spannend gefunden, so von, also diese doppelte Bedeutung, absolut, von diesem Klassenraum. Ja. Und es sehr brutal ist eigentlich, es gibt ja auch Schulen, wo dann die Kinder in der Pause rausgehen müssen. Ja. Ja, das wäre für mich in meinem Verständnis jetzt raus in die Kontrollierbarkeit. Ja, ja. Ja. In meiner Volksschule in mussten wir in der großen Pause im Kreis gehen. Echt? Ja. Da ist für uns war das völlig normal. Die Nähe zum Gefängnis nicht mehr weit. Ja, und es war in der Mitte, ist eine Lehrerin gegangen oder eben einer der wenigen Lehrer. Und wir gingen alle im Kreis und am Fenster vorne und beim Stiegenausgang waren Ältere positioniert, also besonders prestigeträchtige Schülerinnen und Schüler, die kontrolliert haben, dass der Fluss erhalten bleibt, dass niemand beim Fenster stehen bleibt. Und heftig. Ja, aber auf der anderen Seite, es war keine aggressive Atmosphäre, das, so haben wir halt die große Pause verbracht, im Kreis gehend. Das war für uns ganz normal und besonders witzig war halt das Einzige, was man machen konnte, um das zu unterwandern, dass man praktisch früher abbiegt. Also man ist da in seiner Schlange der Wand entlang gegangen und konnte aber praktisch in die andere Schlange, die schon zurückgegangen ist auf der anderen Wand, rüberwechseln, huschen. Damit eben der Lehrer hat es eben nicht bemerkt, wenn er mit dem Rücken schon weitergegangen ist. Aber was hat man dann davon? Dann ist man weiter vorne und muss... Dann kann man soziale Kontakte zu dieser Person knüpfen, mit der man eigentlich reden möchte. Okay, man kann sie die mit einem Gehen aussuchen sozusagen. Richtig, und ich habe mich da immer dann an ein blondes Mädchen herangehuscht, weil die hat mir immer ihr halbes Semmel geschenkt, weil sie hat geglaubt, ich bin ein hungerndes Kind. Dabei war es nur so, dass wir in den 70er Jahren biologisch zu essen begannen zu Hause und nur Vollkornbrot hatten. Und das war für mich nicht so attraktiv. Und das blonde Mädchen mit diesem halben Semmel, das war einfach das Schönste, was mir jede große Pause passiert ist in dieser Atmosphäre. Naja, aber das erklärt, warum Pausenbrot tauschen, ja, ich glaube, damit haben viele Erfahrung. Ja, ja, genau. Aber du meinst, mir ist es so normal vorkommen, dass Schüler in Pausen aneinander vorbeigehen. Das findest du das? Mir erinnert es jetzt an Gefängnisse, ja. Wo man Tagesfreizeit und dann geht man da im Hof im Kreis. Wahrscheinlich war es das auch, ja. Ich meine, das war am Land, wir hätten eigentlich rausgehen können, vor die Schule. Aber hättet ihr dürfen? Na, absolut nicht. Aber Moment einmal, die Direktorin war eine Frau, deren Mann Polizist war. Wahrscheinlich sie ist immerhin noch sie ist nicht die Polizistin, ja. Nein, aber wahrscheinlich hat es einen Tipp von ihm, dass es eine gute Idee ist, wenn es 200 Kinder beaufsichtigen muss, dass es im Kreis gehen lässt. Du meinst, das würde ein paar Verschobenheiten von mir mit solchen Dingen schon erklären? Welche sind deine Verschiedenheiten? Naja, keine Ahnung. Also irgendwie ein Jagdzimmer zu gestalten, das ohne Namenstürschild, aber da, wo man sich dann doch aufregt, wann mehr als zwei Leute drinnen sitzen. Das ist ja auch eine Kontrolle, die ich da ausübe. Ja. Na klar, über da Kontrolle aus. Aber du bist die Lehrperson, ja? Und du bist, du, das ist vor allem, du hast. Ich mein Sessel, den ich Zeit habe. Nein, das und du hast die Möglichkeit, den Raum umzubenennen und ihn so zu branden, wie du ihn haben möchtest. Du bist in diesem Setting, bist du immer die Person, die mit mehr Macht ausgestattet ist. Ja? Ist du verteilst so? Not, das okay. Ist so. Und das ist auch okay so? Das ist okay so. Das ist wichtig, das auch zu sehen. Oder das anzuerkennen. Also, es wäre komisch, so zu tun, wie wenn du auf gleicher Augenhöhe mit den Schülerinnen wärst, weil das bist du nicht. Und das wissen die Schülerinnen und das bist du. Was du, ja. Ja, aber sie wissen nicht, dass es mein Raum ist. Aber ist es mein Raum? Müsste ich ihn nicht so benennen, fairerweise? Müsste da nicht fett an Podingbauer hängen? Ich glaube, das kriegen sie schon mit, wenn du dann sozusagen... Ein Gesicht mache, ja? Na, sehr deutlich sage, Also informell ist es sicher bekannt, dass das eigentlich dein Raum ist, ja, weil du hast schon welche rausgehaut, so, ja. Genau, unser Raum mit den Kollegen auch, ja, genau. Ja. Und du stellst ihn zur Verfügung, ja. Also, unter gewissen Bedingungen, die vielleicht eben man mündlich erfährt. Ja. Ich meine, du könntest draußen nur eine Ordnung aufhängen. Nein, das wollte ich eben nicht. Ich wollte einfach, dass die Leute drauf. Ich auch nicht. Ja, wir haben es ja durchdacht. Und immer, es wäre überhaupt keine Kunst, eine Überwachungskamera reinzuhängen. Das würde überhaupt am einfachsten sein. Also auch das kann. Und dann? Dann blinkt ein rotes Licht und dann schreckt man alle Leute ab, die praktisch was Böses machen, die was Böses machen könnten, die Respekt und Ehrfurcht für Überwachungskamera hätten. Und dann wären wir wie in England, dass man überhaupt, dass nicht überhaupt ganze Plätze einfach befilmt werden. Ja. Wahnsinn. Dann, das wäre also, das Ärgste. Ja. Also ich denke mal, es geht schon immer nur darum, den Schülerinnen Vertrauen entgegenzubringen, ja? Das, was funktionieren kann. Also und immer wieder auch neu, ohne ein allzu lang übles Gedächtnis zu haben. Also Gedächtnis zu haben, also nicht nachtragend, das ist schon gut. Ja, also, die wechseln ja so schnell. Ständig. Ja. Du schimpfst also irgendwen und dann der Nächste ist es ein ganz anderer, der sich vorbildlich verhalten hat. Ja. Ja. Ich glaube auch nicht, dass jetzt also Überwachungskameras das Problem lösen. Ja, verlagern. Das wird dann zum Parkplatz nach hinten, wo keine ist, zum Beispiel. War immer. Also. Ja, aber es geht einfach auch um wer bestimmt oder wer hat die Macht einzugreifen in Regeln, wer darf Regeln bestimmen. Das bist eindeutig du,